Dokumentation. Die Bilderschau betrachten. Matthias Schneider sieht sich die eigenen Bilder aus alten Tagen seines Daseins erst, seitdem er diese öffentlich im Internet zugänglich gemacht hat, erneut an. Dabei kommt er sich selbst noch einmal als der Gestalter davon vor. Gestalten kann er mit den Händen, aber das würde noch nicht alles sein, was er zu tun vermag. Auch seinen Geist setzt er dazu ein. Eine Rezeption der eigenen Werke findet da statt. Mit den Sinnen aber auch durch die Sinne erlebt er es nochmals, was ihm davon bekannt geblieben ist oder sich ihm erneut erinnern will. Seine Eindrücke sind fokussiert, er bündelt diese zu eigentlichen Kräften von sich und erkennt in diesem Spiegel seiner selbst etwas. Was das ist und was das ausmacht, möchte er Ihnen hier nun gerne mitteilen. Mit der gedanklichen Stärke eines Schachspielers hat er diese Bilder vormals entwickelt. Als einen solchen erkennt er sich noch immer. Hat er auch das Metier gewechselt und malt oder zeichnet jetzt solche Dinge, wie sie da bei ihm entstehen können, so ist er doch der gleiche geblieben. Es ist von fundamentaler Bedeutung für eine Auffassung seines Werkes, dass man jenen Schachspieler dabei erkennt, welcher solche Bilder bei sich erzeugt hat und das auch tun kann. Manche Menschen haben es als nicht durchführbar angesehen, was er da gestaltet hat und sprechen ihm darum das eigene Können ab. Doch da stellt sich die Frage, was denn für Kenntnisse und Fertigkeiten erlangt werden müssen, um solche Gestaltungen zu erzeugen. Kein Schachspieler von heute besitzt das Genie, ein solches Spiel nochmals zu generieren. Genauso wenig ist es das Werk eines Einzelnen gewesen, dass es entstanden ist. Und doch befassen sich viele Menschen mit diesem königlichen Spiel. Es wird sogar unterstellt, dass seine Spieler sich dadurch Tugenden erwerben können, wenn diese es ausführen. Warum also soll Schneider den Lauf eines solchen Rades neu gestalten, alleine nur um einer fremden Anspruchshaltung gerecht zu werden, welche gar nicht zu erfüllen sein würde? Mit der Tugend eines Schachspielers befasst er sich hingegen gerne. Dieses Spiel und seine Beherrschung sind eine echte Kulturleistung des Menschen. Die dabei gewonnenen Impulse von der gedanklichen Ebene des Inneren in eine veräußerliche körperliche Form zu transzendieren, macht für Schneider den eigenen Stil seiner Malerei erst möglich. Da hat er mit Freude und auch im Ernst schon davon gesprochen, dass sein gesamtes Vermögen in diese Bilderschau eingeflossen ist. Der jeweilige Wert einer Summe an Möglichkeiten ist von ihm dabei aufgefasst, wiedergegeben und zu einem Ganzen im Gesamten integriert worden. Da gibt es Bilder, bei deren Entstehung er an jenen Stirling-Motor gedacht hat, welchen er in seiner Ausbildungszeit zum Werkzeugmechaniker hergestellt hat. Andere verkörpern seine innerlich veranlagte Melodie. Manches wird da mit Form und Farbe von ihm aufgezeigt. Ein Schrecken ist es da für ihn, dass die Art seiner Innenwelt für Außenstehende so schwerlich zugänglich ist. Fortwährend hat man ihn für sein Tun kritisiert und ihm einen Erfolg dabei in Abrede gestellt. Welche Häme das doch ist! Mancher Unsinn ist da in stolzem Gewand zutage gefördert worden und hat doch nichts Gutes eingebracht. Schneider kann sich im Leben alleine nur auf das beziehen, was er selbst bereits geleistet hat und möchte sich damit auch bereits begnügen. Es ist doch gut, so wie es ist. Ihm selbst reicht es wirklich zu etwas aus.